Das Leben hat es gut gemeint, denn plötzlich stand sie da. Das Schicksal hatte uns vereint und ihre Küche ist ein Zar. Wir laufen saufend durch die Nacht, wir rocken um die Welt. Doch plötzlich hat es umgemacht und es regnet wie bestellt. Ich hab sie unendlich gern. Schön ist die Welt am Bodensee, doch schöner wär's mit dir. Ich frag mich, wann ich dich wiederseh, ich wünschte, du wärst hier. Schön ist die Welt, doch ohne dich, da ist mein Leben leer. Denn schön bist auch du, frag bitte nicht, wie es so. Was man machen soll, nun sitz ich hier allein. Einst ging es mir pudelwohl, jetzt bin ich ein armes Schwein. Der Flaschenpfand blieb mir zurück, ich denk an dich, an unser Glück. Glück muss auf weiterziehen. Babe, where have you been? Schön ist die Welt am Bodensee, doch schöner wär's mit dir. Ich frag mich, wann ich dich wiedersehe, ich wünschte, du wärst hier. Schön ist die Welt, doch ohne dich, da ist mein Leben leer. Denn schön bist auch du, frag bitte nicht, wie es so. Problem heißt Liebe, glaub mir, irgendwann klappt schon. Komm zeig, komm grad, kommt ein Jungspund namens hier. Dein Problem heißt Liebe, glaub mir, irgendwann klappt schon. Liebe kommt am Bodensee. Dein Problem heißt Liebe, glaub mir, irgendwann klappt schon. Komm zeig, komm grad, kommt ein Jungspund namens hier. Dein Problem heißt Liebe, glaub mir, irgendwann klappt schon. Liebe kommt am Bodensee. Schön ist die Welt am Bodensee, doch schöner wär's mit dir. Ich frag mich, wann ich dich wiederseh, ich wünschte, du wärst hier. Schön ist die Welt, doch ohne dich, da ist mein Leben leer. Denn schön bist auch du, frag bitte nicht, wie es ohne dich wär. Schön ist die Welt am Bodensee, doch schöner wär's mit dir. Ich frag mich, wann ich dich wiederseh, ich wünschte, du wärst hier. Schön ist die Welt, doch ohne dich, da ist mein Leben leer. Denn schön bist auch du, nicht, wie es ohne dich wär. I love you so.